Ich seh die Dinge, wie sie geschehen. Mich kann man nicht verschaukeln. Ich kann der Wahrheit ins Auge sehen. Mir kann man nichts vorgaukeln. Doch ich beklag mich auf hohem Niveau. Muss ich hier ständig hören von simplen Gehirnen, die sich am brutalen Verhalten stören. Es ist doch nicht das erste Mal, dass ich gegen Windmühlen anrede. Mühsame Diskussionen ohne Zahl, ich argumentiere und belege. Doch anstatt auf Fakten Funktioniert Gewächs und ihre kulturellen Schätze sind der Wahre. Akrobatik.